Ich schloss mich daraufhin mit allen möglichen Büchern über den Marxismus in meinem Zimmer ein. Bücher von Bulgarin, Prenan und selbst von Marx. Die russische pro-marxistische Literatur kannten wir in unserem Schriftstellerkreis sehr gut. Boris Plinjak, Svolod Ivanov, Konstantin Fedin, Gladkov, Gorki und so weiter. Ich las und studierte. Und eines Tages kam ich aus meiner Zurückgezogenheit hervor, verwandelt in einen ausgesprochenen Marxismus-Gegner. Jenes war falsch. Ein Betrug, eine philosophische und wissenschaftliche Verirrung, eine Religion für Benachteiligte und geistig Schwache, die die Macht hatte, Bitterkeiten und verfälschte Sklavengefühle gegen alles Große, Schöne, Gerechte und wahrlich Starke zu mobilisieren. Es war eine unheilvolle Verschwörung. Es waren die Jahre der Meinungsstreitigkeiten in Zeitungen und Zeitschriften mit den Intellektuellen der Generationen vor der meinen. Ich wurde angegriffen und griff meinerseits Ruy Dobro, Neruda, Pablo de Roca und andere an. Eines Tages beschuldigte mich Pablo de Roca, ein Faschist zu sein. Das beeindruckte mich. Ich, ein Faschist? Was war der Faschismus und warum beschuldigte er mich, ein solcher zu sein? Ich kannte nur den Marxismus, wusste jedoch nichts vom Faschismus. Vielleicht war ich ja ein Faschist. Doch noch sträubte ich mich dagegen, denn da war ja noch mein Freund Jason zwischen dem Faschismus und mir, so dachte ich. Wie oft habe ich mich fragen müssen, was wäre wohl geschehen, wenn Hector Barreto noch gelebt hätte, um Augenzeuge des hitleristischen Heldenepos zu werden? Er hat die Helden der klassischen Welt stets bewundert, eiferte ihnen nach. Ich glaube, er hätte sich auch den Heerscharen des esoterischen Hitlerismus angeschlossen. Denn Jason und sein goldenes Vlies waren schon bei Hitler seit den Zeiten Hyperboreas, noch bevor Hitler erschien. Eines Tages musste ich zu dieser Erkenntnis kommen und mit frohem Herzen fühlend, dass ich wiedergeboren wurde und meinen Freund zum Helden emporhob bis zum Licht der Welt, das ihm immer gehört hat, gesellte ich mich zu meinesgleichen, den Kriegern Wotans. Aber ich war noch nicht in der Lage, den verborgenen Grund dieser Verbindung zwischen Kapitalisten und Marxisten zu verstehen, die sich Volksfront nannte, jedoch nichts mit dem Volk zu tun hatte. Warum also dieser weltweite Hass gegen den Narzissmus? Darin waren sich Christen und Freimaurer auch einig. Das marxistische Argument bestand darin, dass dialektisch die abgegriffene Denklehre durch These, Antithese und Synthese der Faschismus die letzte Reaktion des Kapitalismus vor der unvermeidlichen Niederlage sei, die ihm das internationale Proletariat zufügen werde. Es war aber doch der Marxismus, der sich mit dem Kapitalismus verband, um den Narzissmus zu bekämpfen. Das Bild des chilenischen Kandidaten der Volksfront, der dann der triumphierende Präsident wurde, der bürgerliche Großgrundbesitzer Pedro Agüero Cerda, wie er die geballte Faust zum marxistischen Gruß erhebt, seine Handschuhe jedoch in derselben Faust hält und damit seine Geste zu verbergen sucht, zeigt die Offenbarung des Betruges, die Falschheit von Kommunisten und Bürgern gebilligt. Und alles zugunsten des Kampfes gegen den Faschismus. Was war also dieser Faschismus, der es möglich machte, seine Feinde zu solchen Verirrungen zu bringen? Ich begann mit großer Umsicht zu analysieren. Zunächst den Narzissmus in meinem eigenen Land. Ich bin nicht derjenige, der die Geschichte jener Jahre machen sollte, jener dunklen Jahrzehnte, die in der politischen Geschichte dieses Landes vergessen wurden, obwohl hier die Wurzeln zu suchen sind von dem, was nachher in den konservativen und liberalen Parteien geschah, in der radikalen Partei, bei den Christdemokraten, der Volksunion und sogar bei den Streitkräften. Der Christdemokrat Eduardo Frei, wie der Sozialist und Freimaurer Salvador Allende, waren das Produkt jener Zeiten und Begebenheiten. Chile ist ein Land der Erdbeben, der Erdenkatastrophen. Deshalb ist hier alles unstet, nichts hält 1000 Jahre stand, nicht einmal 10. Sehr bald beginnen die Wohnungsbauten sich wie ein Berg abzutragen, auch das Gedächtnis ist schwach, mit diesem die Ideale. Wer ist hier schon seinen Idealen treu? Nebenbei gesagt, war Eduardo Frei mein Professor für Spanisch im Humanistischen Institut. Er war damals noch sehr jung und leitete diese Kurse in der Schule, um sein Rechtsanwaltsstudium zu finanzieren. Dann reiste er nach Italien. Nach seiner Rückkehr traf ich ihn in der Straßenbahn, die die Alameda de las Delicias, unsere Hauptallee, hinauffuhr. Wir standen beide und hielten uns an den Griffen fest, die an der Decke der Bahn angebracht waren. Mit großem Interesse fragte ich ihn nach seiner Reise und nach dem Faschismus, gegen den ich mich zu jener Zeit sträubte. Seine Antwort erstaunte mich sehr. Der Faschismus ist außerordentlich interessant, etwas sehr Ernstes, das auf die Schnelle nicht behandelt werden kann. Frei war einer der Begründer der nationalen Falange. Der Name wurde wohl von der spanischen Falange abgeleitet, von José Antonio Primo de Rivera, aus der später die christlichen Demokraten hervorgegangen sind. Ein weiterer Mitbegründer war Bernardo Leitron, den ich Jahre später in Wien empfangen musste, als er Minister der Regierung des Präsidenten Frei war. Ich war damals Botschafter in Österreich. Leitron war von Franco und der spanischen Regierung fasziniert, wo er zu einem offiziellen Besuch gewesen war. Die Ursprünge in den vergessenen Jahrzehnten waren im Unterbewusstsein von einigen noch lebendig und erzeugte meinen schmerzlichen Zwiespalt. In zurückliegenden Jahren wäre uns Jugendlichen von damals dies als eine Falschheit erschienen. Ich konnte schwerlich den Christianismus und den Faschismus zusammen begreifen, wie es mir auch unmöglich war, den Kommunismus und den Kapitalismus vereint in der Volksfront zu billigen.